Aufgabe 21. Sie hören gleich den Anruf von Herrn Müller. Herr Müller möchte einige Informationen und stellt Ihnen Fragen. Bitte beantworten Sie seine Fragen und tragen Sie die Antworten in die Leerzeilen ein. Sie haben für die Beantwortung jeder Frage 20 Sekunden Zeit. Danach hören Sie eine Musterantwort und Herr Müller stellt die nächste Frage. Ihre Gesprächseinleitung ist bereits vorgegeben. Guten Tag, hier ist die Firma Pakete Global, internationaler Paketdienst. Mein Name ist Yildiz. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Müller. Ich möchte ein Paket ins Ausland verschicken und hätte gern ein paar nähere Informationen dazu. Ich freue mich über Ihr Interesse und informiere Sie gern über unseren internationalen Paketdienst. Also, ich möchte gern ein Paket nach Brasilien verschicken. Geht das durch Ihre Firma? Die Antwort könnte lauten: Die Firma Pakete Global verschickt Pakete in die ganze Welt, selbstverständlich auch nach Brasilien. Ist das Paket automatisch versichert? Die Antwort könnte lauten: Bei unserem Paketversand sind die verschickten Pakete automatisch versichert bis zu einem Wert von 200 Euro. Wie viel kostet der Versand eines Pakets? Die Antwort könnte lauten: Der Standardpreis für Pakete bis 30 Kilogramm ist bei uns 50 Euro. Und wie lange dauert der Versand eines Pakets? Wann wäre das Paket in Brasilien? Die Antwort könnte lauten: Also die normale Versanddauer beträgt für Brasilien, einen Moment bitte, ja, circa 2 Wochen.